Немецкий разговорный. Начало записи. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Abend. Ja. Nein. Ja, natürlich. Das ist nicht möglich. Eigentlich haben Sie recht. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Nichts zu danken. Besten Dank für die Einladung. Besten Dank für Ihre Hilfe. Besten Dank für die Beglückwünschung. Besten Dank für die Gastfreundschaft. Keine Ursache. Vielen herzlichen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Verzeihen Sie die Störung bitte. Entschuldigen Sie meine Verspätung bitte. Das ist meine Schuld. Ich bin ja unschuldig. Seien Sie nicht beleidigt. Wie heißen Sie? Heißen Sie Martin? Entschuldigen Sie, sind Sie Rolf? Sind Sie Walter Scholz? Sind Sie Herr Kunze? Sind Sie Frau Müller? Heißen Sie Fischer? Ja. Sind Sie Herr Schmidt? Nein. Ich heiße Alexei. Ich bin Wladimir Petrov. Sind Sie Freunde? Woher sind Sie? Woher kommen Sie? Kommen Sie aus Dresden? Ich komme aus Russland. Kommen Sie aus Moskau? Wohnen Sie in Baku? Nein, ich wohne in Wolgograd. Wo wohnen Sie? Machen wir uns bekannt. Das ist Herr Braun. Das ist Frau Koch. Das ist Fräulein Müller. Ich heiße Martin. Sehr angenehm, Sie kennenzulernen. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Das ist Frau Lorenz. Entschuldigen Sie bitte. Wie bitte? Woher sind Sie? Das ist mein Freund Werner. Ist das Ihr Freund? Ja. Mein Name ist Smirnov. Das ist Manfred. Sehr angenehm. Das ist Paul. Er wohnt in Halle. Das ist Erika. Sie kommt aus Rom. Ich verstehe es. Uwe und Jan, Sie kommen aus Gera. Wir kommen aus Wolgograd. Wie geht es Ihnen? Danke, es geht mir gut. Und Ihnen? Danke, es geht mir ausgezeichnet. Nicht schlecht. Mal so, mal so. Sprechen Sie Russisch? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Französisch? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Spanisch? Ich spreche Englisch nicht. Ich verstehe Sie nicht. Sprechen Sie langsamer bitte. Schreiben Sie bitte. Ich verstehe das. Ich spreche etwas Englisch. Verstehen Sie Französisch? Ja. Wen verstehen Sie nicht? Können Sie mir diese Straße zeigen? Würde Sie mir einen Gefallen tun? Warten Sie auf mich bitte. Darf ich rauchen? Darf ich mir ansehen? Helfen Sie mir bitte. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Arzt von Beruf. Ich bin Hausfrau. Ich bin Ingenieur von Beruf. Ich bin Historiker von Beruf. Ich bin Musiker von Beruf. Ich bin Arbeiter von Beruf. Ich bin Redakteur von Beruf. Ich bin Lehrer von Beruf. Ich bin Wirtschaftler von Beruf. Ich bin Jurist von Beruf. Ich bin Student. Ich bin Rentner. Was sind Sie? Das ist mein Beruf. Ich bin Sekretärin von Beruf. Wo arbeiten Sie? Sind Sie Arzt? Manfred ist Arbeiter. Ich bin Chemiker. Wo ist Dolmetscher? Sind Sie Journalist von Beruf? Helga ist Krankenschwester. Was sind Sie? Ich bin Lehrer. Er ist Techniker von Beruf. Fred arbeitet in einem Betrieb. Wann beginnt die Arbeit? Wann machen Sie Feierabend? Ich bin verheiratet. Ich bin ledig. Ich bin Witwer. Ich bin Witwe. Ich bin geschieden. Haben Sie Kinder? Haben Sie eine Tochter? Haben Sie einen Sohn? Haben Sie einen Vater? Haben Sie eine Mutter? Haben Sie Brüder? Haben Sie Schwestern? Ein Kind. Zwei Kinder. Ist es Ihre Kinder? Ist es Ihre Familie? Das ist meine Frau. Ist das Ihr Mann? Das sind meine Kinder. Wie heißt Ihr Sohn? Gehen Ihre Kinder in die Schule? Meine Tochter ist 4 Jahre alt. Wo wohnen Ihre Eltern? Wo arbeitet Ihr Vater? Das ist meine Mutter. Sind es Ihre Brüder? Wie heißt Ihre Schwester? Mein Vater ist schon 60 Jahre alt. Füllen Sie das bitte aus. Füllen Sie das Formular aus. Wie ist Ihr Geburtsname? Mein Vorname ist Michael. Wie ist Ihr Familienstand? Ihr Geburtsdatum bitte. Mein Wohnort ist Riga. Wie ist Ihre Staatsbürgerschaft? Das ist mein Reisepass. Ihre Unterschrift bitte. Verstehen Sie alles? Schreiben Sie Ihren Namen. Ist es richtig? Wann kommen Sie? Wann sind Sie geboren? Sind Sie Student? Was studieren Sie? Rolf ist noch im Studium. Die Tagung findet morgen statt. Er studiert an einem Institut. Darf ich Sie einladen? Freut mich, Sie zu sehen, Herr Rolf. Wie geht es Ihnen, Frau Sand? Wie geht's? Es geht mir gut. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Herr Scholz kommt heute nicht. Ich komme morgen. Ich komme heute, morgen Abend. Wann haben Sie Zeit? Kommen Sie? Leider nicht. Da kommt er. Ist das Ihre Uhr? Ich komme um 2 Uhr. Sind Sie einverstanden? Ich habe keine Uhr. Kommen Sie bitte herein. Bitte legen Sie ab. Wer kommt? Sie oder Ihr Kollege? Vielen Dank. Ich komme gern. Ich komme erst um 9 Uhr. Was darf ich Ihnen anbieten? Der Wein ist gut. Das ist für Sie. Ich verstehe nichts. Für mich bitte Saft. Leider haben wir kein Wasser. Was wünschen Sie? Haben Sie Zigaretten? Ich habe nicht viel Zeit. Rauchen Sie? Ja, ich rauche nicht mehr. Nehmen Sie Platz, Herr Schulz. Wann essen Sie? Bitte greifen Sie zu. Guten Appetit. Er arbeitet noch in Dresden. Der Salat ist sehr gut. Geben Sie mir bitte Formulare. Was möchten Sie? Möchten Sie etwas Fleisch? Ich bin schon satt. Möchten Sie Kaffee? Ich möchte gern Tee. Haben Sie noch eine Tasse? Ich trinke Tee gern. Wie alt ist Ihre Freundschaft? Ich möchte auf Ihr Wohl trinken. Ich sehe nichts. Er isst sehr viel Butter. Ich esse zum Frühstück ein Ei. Diese Wurst schmeckt gut. Möchten Sie eine Bockwurst? Essen Sie Obst gern? Ich esse Kartoffeln gern. Ich esse Brot gern. Ich möchte ein Schwarzbrot. Ein halbes Weißbrot, bitte. Trinken Sie Milch gern? Haben Sie noch einen Wunsch? Ich wünsche Ihnen viel Glück. Herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag. Meine Glückwünsche zum Jubiläum. Sind Ihre Eltern gesund? Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank für die Blumen. Alles Gute für die Feiertage. Alles Gute. Danke, gleichfalls. Frohe Weihnachten. Ich bin glücklich. Ein gesundes neues Jahr. Wo ist die Toilette? Wo ist die Auskunft? Wo ist der Fahrkartenvorverkauf? Wo ist die Kasse? Wo ist der Fahrkartenschalter? Wo ist der Wartesaal? Wo ist die Gepäckaufbewahrung? Wo ist der Zeitungsstand? Wo ist das Büro für gefundene Sachen? Ihr Gepäck. Gepäckträger. Nehmen Sie bitte mein Gepäck. Das nehme ich mit. Groß. Klein. Schwarz. Braun. Hier fehlt ein Gepäckstück. Nehmen Sie diese Sachen und tragen Sie sie zu dem Taxi. Nehmen Sie diese Sachen und tragen Sie sie zu dem Bus. Nehmen Sie diese Sachen und tragen Sie sie zu der Gepäckaufbewahrung. Was bin ich Ihnen schuldig? Wie komme ich? Wie kommt man zum Bahnhof? Verkehrt hier ein Bus zur Stadt? Wie kann man ein Taxi nehmen? Was kostet die Fahrt bis zum Bahnhof? Ich muss nach dieser Adresse fahren. Ich muss ins Stadtzentrum fahren. Ich muss zum Hotel fahren. Halten Sie bitte hier. Ich habe es eilig. Ich eile nicht. Das Hotel. Mein Familienname ist Schmidt. Ich habe das Zimmer vorbestellt. Ich möchte ein Einzelzimmer. Ich möchte ein Doppelzimmer. Was kostet das Zimmer pro Woche? Was kostet das Zimmer pro Tag? Was kostet das Zimmer mit Frühstück? Was kostet das Zimmer ohne Speisung? Was kostet das Zimmer mit voller Bedienung? Ist im Zimmerpreis das Frühstück mitgerechnet? Ist im Zimmerpreis die Speisung mitgerechnet? Ist im Zimmerpreis die Bedienung mitgerechnet? Ist im Zimmerpreis das Schwimmbad mitgerechnet? Ist im Zimmerpreis die Sauna mitgerechnet? Das ist zu teuer. Haben Sie etwas billiger? Wir werden uns hier nur einen Tag aufhalten. Wir werden uns hier einige Tage aufhalten. Wir werden uns hier mindestens eine Woche aufhalten. Ich weiß noch nicht. Kann ich das Zimmer besehen? Nein, das gefällt mir nicht. Es ist hier zu kalt. Es ist hier zu heiß. Es ist hier zu dunkel. Es ist hier zu eng. Es ist hier zu laut. Nein, das passt mir gar nicht. Haben Sie noch etwas besser? Haben Sie noch etwas größer? Haben Sie noch etwas kleiner? Haben Sie noch etwas billiger? Gut, es passt. Welche Nummer hat mein Zimmer? Bringen Sie bitte unser Gepäck ins Zimmer. Diese Aktentasche nehme ich mit. Gibt es im Hotel ein Restaurant? Gibt es im Hotel eine Post? Gibt es im Hotel eine Gepäckaufbewahrung? Gibt es im Hotel einen Safe? Ich möchte das in Ihrem Safe hinterlassen. Schicken Sie bitte ein Zimmermädchen. Wer ist da? Bitte hereintreten. Wo ist die Steckdose für einen Rasierapparat? Welche Spannung ist hier? Darf ich mein Frühstück in meinem Zimmer haben? Bringen Sie mir bitte einen Aschenbecher. Bringen Sie mir bitte ein Badehandtuch. Bringen Sie mir bitte noch eine Bettdecke. Bringen Sie mir bitte noch ein Kopfkissen. Bringen Sie mir bitte Briefumschläge. Bringen Sie mir bitte eine Flasche Mineralwasser. Das Konditioniergerät funktioniert nicht. Der Ventilator funktioniert nicht. Der Wasserhahn funktioniert nicht. Die Heizung funktioniert nicht. Die Toilette funktioniert nicht. Der Ausguss ist verunreinigt. In meinem Zimmer brennt kein Licht. Die Lampe ist kaputt. Der Schalter ist kaputt. Ich bitte diese Sachen putzen lassen. Ich bitte diese Sachen bügeln lassen. Ich bitte diese Sachen waschen lassen. Geben Sie mir bitte den Schlüssel für Zimmer 5. Ich habe den Schlüssel im Zimmer gelassen. Haben Sie Post für mich? Schicken Sie das bitte mit Post. Hat mich jemand angerufen? Hat jemand nach mir gefragt? Ich fahre morgen früh ab. Schicken Sie bitte die Post für mich nach Köln ab. Bestellen Sie bitte ein Taxi zu 6 Uhr morgens. Um wie viel Uhr fährt der nächste Bus ab? Um wie viel Uhr fährt der nächste Zug ab? Schicken Sie bitte jemanden, um mein Gepäck zu holen. Melden Sie mir bitte, wann das Taxi da ist. Ist das unser Taxi? Alles war sehr angenehm. Vielleicht kommen wir noch einmal hierher. Auf Wiedersehen. Das ist unser Hotel. Wo ist mein Zimmer? Haben Sie Zimmer frei? Ich brauche ein Formular. Kommen Sie mit Ihren Kollegen. Hat das Zimmer eine Dusche? Wo ist hier die Toilette? Was kostet ein Doppelzimmer? Wo und wann ist das Frühstück? Ich nehme das Zimmer. Bitte den Schlüssel für Zimmer 8. Wo liegt das Zimmer? Ich wohne im ersten Stock. Wecken Sie mich um 6 Uhr. In welchem Zimmer wohnt Fred? Alles ist in Ordnung. Wecken Sie mich. Geht in Ordnung. Wann reisen Sie ab? Was machen Sie in Berlin? Da ist Ihre Rechnung. Sind Sie fertig? Ich möchte ein Zimmer bestellen. Möchten Sie ein Taxi bestellen? Wir brauchen ein Bett für das Kind. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Legen Sie die Hemden auf das Bett. Wo steht das Taxi? Was liegt im Schrank? Der Anzug hängt im Schrank. Zeigen Sie mir bitte das Zimmer. Das Zimmer gefällt mir gut. Wo befindet sich das Hotel? Der Fahrstuhl ist dort drüben. Es gibt kein warmes Wasser. Das Zimmer ist zu kalt. Fragen Sie an der Rezeption. Wo kann ich die Hose bügeln? Sagen Sie, dass ich im Zimmer bin. Ich bin in 5 Minuten zurück. Ist das Ihr Anzug? Sie müssen den Anzug reinigen. Wann kann ich Sie besuchen? Wann kann ich den Anzug abholen? Diese Hemden sind sehr schön. Kann ich die Hemden waschen lassen? Heute gibt's Fleisch. Gibt es im Hotel einen Friseur? Der Friseur ist im Erdgeschoss. Bitte die Haare waschen. Bitte die Haare schneiden. Bitte die Haare kurz schneiden. Bitte die Haare lang lassen. Ist es recht so? Ja. Rasieren bitte. Kann ich die Uhr reparieren lassen? Haben Sie eine Wohnung? Hier ist ein Formular. Ist die Wohnung groß? Ich war dort nicht. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Auf baldiges Wiedersehen. Wann kommen Sie wieder? Auf Wiedersehen, Herr Schreiber. Aber er spricht gut Deutsch. Leider muss ich gehen. Volker ist jetzt in Leipzig. Müssen Sie wirklich gehen? Kommen Sie heute nicht? Schade. Es ist schon spät. Wie spät ist es jetzt? Wann besuchen Sie Ihren Vater? Ich muss bald gehen. Grüßen Sie Herrn Rau. Gehen Sie nach Hause? Ich komme um 3:30. Es ist schon 7:45. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Ich gehe. Es ist nämlich schon spät. Ich möchte Sie ins Restaurant einladen. Das Frühstück im Hotel. Geben Sie mir bitte ein Spiegelei mit Schinken. Geben Sie mir bitte ein Brötchen. Geben Sie mir bitte gekochte Eier. Weich gekochte Eier. Hart gekochte Eier. Im Restaurant. Im Café. In der Bar. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Frühstücken. Zum Mittagessen. Zu Abendessen. Ich muss Diät halten. Können Sie ein gutes Restaurant empfehlen? Können Sie ein gutes Café empfehlen? Können Sie eine gute Bar empfehlen? Ich möchte einen Tisch für 2 Personen bestellen. Bitte schön, nehmen Sie einen Tisch in der Ecke. Bitte schön, einen Tisch am Fenster. Bitte schön, einen Tisch draußen. Wo ist die Toilette? Bringen Sie uns bitte eine Flasche. Bringen Sie uns bitte eine Gabel. Bringen Sie uns bitte einen Löffel. Möchten Sie ins Restaurant gehen? Ich esse im Café zu Abend. Was empfehlen Sie mir? Nehmen Sie einen Imbiss zu sich. Gehen wir in die Gaststätte. Wer bedient hier? Wann ist das Café geöffnet? Diese Gaststätte ist geschlossen. Wo ist die Küche? Ich habe Hunger. Ich möchte am Fenster Platz nehmen. Dieser Tisch ist reserviert. Setzen Sie sich bitte. Nehmen wir in der Ecke Platz. Haben Sie 2 Plätze frei? Leider ist dieser Platz besetzt. Haben Sie noch einen Stuhl? Haben Sie Feuer? Herr Chef, ist der Tisch frei? Diese Speise ist sehr gut. Wir haben noch nicht gewählt. Ich esse Schweinefleisch gern. Das Kotelett ist sehr gut. Ich habe Gemüse sehr gern. Was möchten Sie lieber bestellen? Ich esse Rindfleisch nicht gern. Ich nehme Rinderbraten. Er arbeitet als Ingenieur. Als Nachtisch nehmen wir Eis. Was kostet eine Flasche Saft? Bitte ein Glas Wasser. Trinken Sie Bier gern? Ich habe das doch gesagt. Bringen Sie mir bitte Saft. Hier sind 20 Mark. Stimmt so. Zahlen bitte. Bitte zahlen. Schmeckt es? Ja, es schmeckt. Zahlen Sie getrennt? Wir zahlen zusammen. Was bekommen Sie? Ich habe nur 20 Mark. Er hat nur einen 100-Markschein. Haben Sie ein 5-Mark-Stück? Ich habe keine Pfennige. Wir haben nicht so viel Geld. Geben Sie auf 20 Mark heraus.